4. Geografische Namen. Sprechen Sie laut nach. Die Ostsee und die Nordsee. An die Ostsee und an die Nordsee fahren. Der Bodensee. Am Bodensee Urlaub machen. Die Alpen. In den Alpen wandern. Die Insel Sylt. Auf die Insel Sylt fahren. Der Rhein. Am Rhein entlang gehen. Der Schwarzwald. Im Schwarzwald wandern. Die Fränkische Schweiz. In die Fränkische Schweiz fahren.